Der Pudelmops Dackelpinscher. Jeden Abend, wenn sich die Dämmerung herniedersenkt, kommt ein Hund durch die Straßen unserer Vorstadt gelaufen. Niemand kennt ihn, er ist fremd, er hat keine Heimat und keinen Namen. Seine Großeltern väterlicherseits waren ein Pudel und eine Möpsin, seine Großeltern mütterlicherseits ein Dackel und eine Pinscherin. Seinen Vater könnte man also einen Pudelmops und seine Mutter eine Dackelpinscherin heißen. Und dem Hund selbst müsste man gerechterweise die Rassenbezeichnung geben, Pudelmops-Dackelpinscher. Dieser Pudelmops-Dackelpinscher also ist es, der sich bei uns herumtreibt. Wenn man ihn genauer ansieht, dann kann man tatsächlich die Rassenmerkmale seiner Großeltern feststellen. Sein gekräuseltes schwarzes Haar erinnert an einen Pudel, sein riesiges Maul mit den herabhängenden Lippen an einen Mops, seine krummen Beine erinnern an einen Dackel und eines seiner Ohren an einen Pinscher. Also ein Pudelmops-Dackelpinscher im wahrsten Sinne des Wortes. Ebenso wenig wie dieser Hund eine Heimat hat und irgendeinen Menschen als seinen Herrn anerkennt, hält er sich an eine Gesellschaftsordnung. Er kümmert sich nicht um die Anstandspflichten, die selbst die Hunde zu erfüllen haben. Er geht nur seiner eigenen Wege. Wenn die anderen Hunde längst schlafen, dann streunt er herum. Und wenn die anderen Hunde mit Frauchen oder Herrchen spazieren gehen, dann schläft er in irgendeiner Ecke. Auch die Ernährungsfrage macht ihm keine Sorgen. Wenn er sieht, wie andere Hunde schön folgsam sind, damit ihnen ihr Herr ja recht gute Mahlzeiten gibt, dann muss er lachen. Ich hol mir mein Fressen schon selbst, sagt er und geht auf Raub aus. Und stehlen kann er, das muss man ihm lassen. Nichts ist vor ihm sicher. Überall streicht er herum. Was ihm in den Weg kommt, frisst er zusammen. Er stiehlt einem Bernardiner einen Knochen weg. Dort säuft er die Milch aus, die für die Katze bestimmt ist. Hier frisst er ein Nest mit jungen Vögeln auf. Dort klaut er einem Arbeiter das Frühstück. Wenn ihn die anderen Hunde wegen seiner Diebstähle zur Rede stellen oder ihm einer der Menschen, die er bestohlen hat, einen Stein nachwirft, dann tut er sogar noch beleidigt. Ich hab doch das Recht zum Klauen, sagt er und trollt sich von dannen. Der Pudelmops-Dackelpinscher hat keine Freunde, weder bei den Menschen noch bei den Hunden. Er ist ein unleidlicher Bursche. Es gibt für ihn nichts Schöneres als den Streit. Von morgens bis abends zankt er sich mit den anderen herum. Er hasst den Frieden. Am wohlsten ist es ihm, wenn es Krach gibt. Und wenn kein Grund zu Streitigkeiten vorhanden ist, dann versteht er es, die anderen Hunde gegeneinander aufzuhetzen. Dann schürt er so lange, bis sie sich endlich in den Haaren liegen. Und wenn sie sich dann so richtig abraufen, dass Blut fließt, dann tut der Pudelmops-Dackelpinscher auf einmal ganz scheinheilig und sagt zu den anderen, wie kann man bloß so böse sein? In Wirklichkeit aber freut er sich und denkt, na, das habe ich wieder gut gemacht. Der Pudelmops-Dackelpinscher ist aber auch sonst ein Hund, den man hassen und verachten muss. Am wohlsten fühlt er sich im Schmutze. Wo es eine Pfütze gibt, da legt er sich mitten hinein. Er wälzt sich am liebsten im Unrat, sein Fell ist über und über verschmutzt und ein furchtbarer Geruch geht von ihm weg. Aber gerade das gefällt ihm. Ich bin eben ein besonderer Hund, so sagt er und erhebt stolz seinen Kopf. Der Pudelmops-Dackelpinscher ist auch noch in anderen üblen Dingen ein Meister. Im Bellen zum Beispiel, da tut es ihm keiner gleich. Kläffen kann er so laut in der Nacht, dass die Bewohner ganzer Straßen davon wach werden. Auch im Beißen hat er es zu einer besonderen Kunstfertigkeit gebracht. Er wagt es zwar nicht, einen Gegner von vorne anzugreifen, nein, das wäre zu gefährlich. Aber in dem Augenblick, wo der andere nicht aufpasst oder ihm den Rücken zeigt, da wird er mutig, da beißt er zu. Dann aber rennt er davon so schnell er nur kann. Der Pudelmops-Dackelpinscher ist ein Feigling. Auf ihn allein passt das Wort feiger Hund. Seit Jahren treibt sich der Pudelmops-Dackelpinscher, dieser Rassemischling, in unserer Nähe herum. Wir haben ihn kennengelernt in seiner Niedertracht und Gemeinheit, aber wir wissen es, eines Tages muss und wird sich sein Schicksal erfüllen. Erst dann ist wieder Ruhe und Ordnung in den Straßen unserer Stadt.